Bye.

Mann, es ist zu teuer. Deine Mutter, so viel kostet wie ein Leben. Dann ist er recht billig. Thank you.